Nummer 5. Sie hören im Fernsehen eine Dokumentation über die Essgewohnheiten von Studenten. Ich studiere internationale Wirtschaft in Kiew. Zurzeit wohne ich hier in Dresden in einer WG und mache ein Erasmus-Programm. Über das Auslandsamt der Universität habe ich eine Wohnung in einer WG gefunden. In der WG sind wir 5 Studenten. Was nun das Essen angeht, frühstücke ich zusammen mit meinen Mitbewohnern oder ab und zu allein. Wir essen zum Frühstück immer Deutsch, also Knäckebrot, Käse und leckere Brotaufstriche, danach immer Joghurt. Dazu trinken wir Tee. Abends sitzen wir alle zusammen am Tisch und meistens gibt es etwas Warmes. Naja, und mittags, das hängt von unserem Programm ab. Wenn ich in der Uni bin, kaufe ich mir was in der Cafeteria.